In unserem Stadtteil hier in Hamburg haben wir eine lange Tradition für den Pfingstmontag. Denn Pfingstmontag ist in Deutschland Mühlentag und so feiern wir unseren Mühlentag immer an der Windmühle Johanna hier in Hamburg-Wilhelmsburg. Und dieser Mühlentag wird bei uns eröffnet durch einen ökumenischen Gottesdienst. Diesen Gottesdienst bereite ich gemeinsam mit dem katholischen Kollegen vor. Und dieses Jahr, ich sage es mit einem Augenzwinkern, stand es leicht auf der Kippe, ob wir, der katholische Kollege und ich, hinterher noch entspannt ein Bierchen trinken können miteinander oder eben nicht. Denn ich durfte predigen und der Predigttext war einer, der Katholiken und Evangelische über Jahrhunderte entzweit hat. Ein richtiger Zankapfel war dieser Text, weil die beiden großen Konfessionen diese Geschichte unterschiedlich interpretieren. Welche Geschichte war es? Wir finden sie in Matthäus 16 und sie beginnt damit, dass Jesus seine Jünger fragt: Und was denken die Leute über mich? Was sagt man so, wer ich bin? Und dann kommen so etwas verdruckste Antworten: Naja, Jesus, du bist ein Prophet. Und dann fragt Jesus seine Jünger ganz direkt: Und ihr? Was sagt ihr denn, wer ich bin? Und dann traut Petrus sich zu antworten und er sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf dieses Bekenntnis hin sagt Jesus etwas zu Petrus. Und das, was Jesus da zu Petrus sagt, ist genau das, was die Konfession eben über Jahrhunderte entzweit hat. Jesus sagt, und ich lese aus der Luther-Übersetzung: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nach katholischer Lesart, ich vereinfache es etwas, begründet dieser Vers das Papstamt. Nicht nur dieser Vers, aber eben auch dieser Vers. Weil Petrus und seine Nachfolger auf dem Bischofsstuhl in Rom der Fels ist. Petrus ist der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist. Nach evangelischer Lesart stimmt das so nicht ganz, vor allen Dingen nicht für die Nachfolger, vermeintlichen Nachfolger von Petrus dann auf dem Bischofsstuhl in Rom, sondern was ist eigentlich der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut? Es ist das Bekenntnis. Das ist die Einsicht, zu der Petrus hier an dieser Stelle kommt, dass nämlich Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist Jesus. Jesus ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und überall, wo Menschen das für sich erkennen, entsteht Kirche. Und das ist das Fundament der Kirche. Die Frage, wie man diesen Satz jetzt genau versteht, ich habe es nur ganz oberflächlich jetzt angeschnitten, möchte ich heute einmal nicht vertiefen. Denn ich will euch erzählen, wie es in der Vorbereitung zu diesem Pfingstmontag-Gottesdienst weiterging. Ich habe nämlich, als wir einige Monate vor Pfingstmontag zusammensaßen, der katholische Kollege und ich, habe ich so mit einigem Schmunzeln festgestellt, dass unsere evangelische Kirche diesen Text, Matthäus 16, vorschlägt als Predigttext für Pfingstmontag. Und ich habe mit so einem Lächeln meinen katholischen Kollegen gefragt: Na, was meinst du? Soll ich das als Predigttext nehmen oder führt das zu Spannung und wir können nachher, wie gesagt, kein Bierchen mehr miteinander trinken? Aber mein katholischer Kollege sagte: Jo, mach mal, predige mal über den Text. Und das habe ich auch gemacht, denn ich glaube, es gibt noch etwas viel Tieferes in dieser Geschichte jenseits der Frage des Papstamtes, was diesen Text wunderbar geeignet macht für einen Pfingstmontag. Denn es gibt eine Sache, die diese Geschichte zu einer wahren Pfingstgeschichte macht, obwohl, wenn ihr die Geschichte genau lest, der Heilige Geist eigentlich in ihr überhaupt nicht vorkommt. Was macht diese Geschichte zu einer Geschichte des Heiligen Geistes? Folgendes: Dass Petrus zu dieser Erkenntnis kommt, wer Jesus in Wahrheit ist, dass Jesus eben nicht nur ein Prophet ist, nicht nur einer in der langen Reihe der vielen Propheten und Menschheitslehrer, sondern dass Jesus der eine Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Erkenntnis, die hat Petrus nicht aus sich heraus. Diese Erkenntnis wurde Petrus vom Heiligen Geist geschenkt. Und deswegen ist die Geschichte in Matthäus 16 von dem Petrusbekenntnis eine Pfingstgeschichte. Und Jesus sagt das, Simon, sehr klar und deutlich: kaum nachdem Petrus zu diesem Bekenntnis gekommen ist, wer Jesus in Wahrheit ist, sagt Jesus zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich würde ergänzen, Gott der Vater hat es Simon offenbart durch den Heiligen Geist. Also, wenn wir, du oder ich, wenn wir glauben können, dass Jesus der Christus ist, dann ist es kein Grund, dass wir uns arrogant auf die Schulter klopfen und sagen, boah, das habe ich aber gut gemacht, kann ich aber stolz auf mich sein, dass ich an Jesus glauben kann. Überhaupt nicht. Wenn ich merke, dass ich an Jesus glauben kann, dann ist das ein Geschenk. Und dann ist es ein Grund, dankbar zu sein und ein Dankgebet zu sprechen und sagen, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mir den Glauben an Jesus Christus geschenkt hast, dass ich mit Simon Petrus bekennen kann, du, Jesus, bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich finde diese Geschichte faszinierend in Matthäus 16 und es lohnt sie nochmal im Einzelnen sich anzugucken. Sie beginnt ja damit, dass Jesus die Jünger fragt, was sagen die Leute, dass ich bin? Und dann kommen eben mehrere Antworten, mehrere Möglichkeiten, die aber eins gemeinsam haben, dass sie alle Jesus einsortieren in die Reihe der großen Menschheitslehrer oder Propheten. Jesus, du bist eine Art Jeremia, du bist sowas wie Elia oder Johannes der Täufer. Jesus, du bist ein großer Prophet. Und ehrlicherweise erlebe ich das heute sehr oft genauso, dass das die Antwort ist, die Menschen geben auf die Frage, wer Jesus ist. Dass das ihr Bild ist von Jesus, dass Jesus ein großer Weisheitslehrer war. Ein Prophet der Menschheit, der inspirierende Sachen gesagt hat, die uns auch 2000 Jahre später noch zu neuen Gedanken anstoßen. Aber ich denke, dass Jesus uns diese Option nicht lässt. Er lässt uns eben nicht die Option, ihn auf einen religiösen Propheten zu reduzieren. Warum nicht? Ich sage es etwas zugespitzt. Propheten sagen, ich kenne den Weg zu Gott und ich zeige dir den Weg zu Gott. Das ist die Logik eines Propheten. Ich kenne den Weg zu Gott und ich zeige dir den Weg zu Gott. Jesus sagt aber nicht, ich kenne den Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn man sich anschaut, wie die Propheten im Alten Testament gesprochen haben, so war eine Formel, mit der sie oft ihre Rede einleiten, so spricht der Herr. Aber Jesus sagt nie, so spricht der Herr. Jesus sagt wieder und wieder, wahrlich, wahrlich, ich aber sage euch. Nicht so spricht der Herr, sondern ich sage euch. Und man bekommt den Eindruck, als wäre Jesus selber der Herr, der spricht. Und genau das ist sein Anspruch. Er ist Gott, der Herr selbst, der auf die Welt gekommen ist, um sich zu offenbaren. Jesus lässt uns also nicht die Option, ihn auf einen Menschen zu reduzieren, der Lebensweisheiten gibt. Jesus lässt uns nicht die Option, ihn auf einen Menschen zu reduzieren, der Moral gestiftet hat, der politisch inspirierend gewirkt hat, der Kultur gestiftet hat mit den schönen großen Kirchen und der wundervollen christlichen Kunst. All das findet man auch bei Jesus. Für all das gibt Jesus Anstoß, keine Frage. Aber es ist nicht der Kern, was ihn ausmacht. C.S. Lewis hat einmal geschrieben, und ich finde das nach wie vor grundsätzlich überzeugend, in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, gibt es einen Abschnitt, wo C.S. Lewis sagt, Jesus lässt uns nicht die Option, ihn als großen Morallehrer anzuerkennen, aber seinen Anspruch beiseite zu lassen, Gott zu sein. Und dann sagt C.S. Lewis, es gibt im Grunde eigentlich nur im Wesentlichen drei Optionen, Jesus zu verstehen. Option Nummer eins ist, dieser Mann ist verrückt. Ich meine, stellen wir uns das einmal vor, in unserem Alltag würde irgendein anderer Mensch so reden, wie Jesus redet. Wir würden die Sätze aus dem Neuen Testament nehmen und uns vorstellen, ein anderer Mensch würde die sagen von Jesus. Wir würden vermutlich auf Abstand gehen und versuchen irgendwie den Raum zu verlassen, weil uns so eine Person verrückt anmuten würde. Ich meine, stell dir einmal vor, du bist auf eine Feier eingeladen, auf eine Party, du kennst die Hälfte der Leute nicht und triffst einen fremden Mann auf der Party und stellst so unschuldig die Smalltalk-Frage: und, wer bist du so oder wer sind Sie so? Und die andere Person würde antworten: wer ich bin? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wenn jemand so reden würde, wir würden ja sofort auf Abstand gehen, weil so redet eigentlich ein Verrückter. Zweite Option, Jesus zu verstehen, ist, ihn als einen Betrüger zu sehen. Denn vielleicht wusste er Jesus, dass er gar nicht die Auferstehung des Lebens ist, dass er nicht Gott ist, sondern Jesus wusste, dass er ein ganz normaler Mensch ist, aber er hat halt so geredet, weil das seiner Sache genützt hat. Aber dann wäre Jesus keine Person, die wir anerkennen sollten als einen großen Lehrer der Menschheit, wenn seine Geschäftsgrundlage eigentlich ein Betrug war. Dass er wusste, er ist nicht Gott, der auf die Welt gekommen ist, aber er redet so wie Gott, der auf die Welt gekommen ist. Also Jesus ist ein Verrückter oder er ist ein Betrüger. Oder dritte Option, er hat recht mit dem, was er sagt. Er ist Gott, der auf die Welt gekommen ist. Und was denkst du? Was ist er? Wer ist Jesus? Das finde ich ja auch so interessant an dieser Geschichte, dass die Geschichte damit beginnt, dass man so über Dritte redet, so distanziert von sich. Die Jünger reden darüber, was andere Leute so über Jesus sagen, was man so allgemein denkt. Man ist immer so eine schöne Formulierung. Und dann dreht Jesus das und sagt: nee, ihr, du, wer denkst du, dass ich bin? Weil Jesus nicht wichtig ist, was andere über ihn glauben, sondern Jesus ist wichtig, was du über ihn glaubst. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus heute genauso jeden von uns fragt. Er fragt dich und er fragt mich: was denkst du über mich? Naja, ich habe da so einen Beitrag im Deutschlandfunk gehört, der war total interessant. Nee, sagt Jesus, nicht was du im Radio gehört hast, will ich wissen, sondern was du über mich denkst. Na, also meine Mutter hat früher immer gesagt: nee, was denkst du? Ich habe in der Schule gelernt: was denkst du über Jesus? Das ist die alles entscheidende Frage in deinem Leben, auf die du eine Antwort geben musst, denn er fragt dich: wer denkst du, dass ich bin? Und Simon Petrus nun kommt in dieser Geschichte in seinem Ringen zu dem Ergebnis, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Antwort, die Simon Petrus hier gibt, ist die Antwort, die einen Christen ausmacht. Ein Christ ist jemand, der sprechen kann: Jesus, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Als Christen sagen wir nämlich: Jesus, du bist mehr als ein Lehrer. Ja, du bist mein Lehrer, aber du bist mehr als das. Du bist der versprochene Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der versprochene Retter. Oder um ein altes Wort zu benutzen: Jesus, du bist der Heiland. Und nicht nur der Heiland, sondern mein Heiland. Und ich würde euch gerne, damit wir das einmal klar haben, versuchen, an einer kurzen Beispielgeschichte zu erzählen, wo eigentlich der Unterschied liegt zwischen einem Retter und zwischen einem Lehrer. Stellen wir uns vor, du bist auf einer Bootsfahrt unterwegs. Und durch irgendein blödes Missgeschick fällst du von Bord ins Wasser vom Boot. Und in dieser Geschichte ist es so, dass du leider nicht schwimmen kannst. Du hast es aus irgendeinem Grund als Kind nicht gelernt. Was dir in dieser Situation nicht hilft, ist ein Lehrer. Einer, der jetzt am Bord steht, runterguckt zu dir im Wasser und versucht dir Schwimmunterricht zu geben. Und zu sagen: probier doch mal aus, so mit den Händen zu machen. Und du brauchst auch keinen, der anfängt, dich zu motivieren und sagt: so, jetzt streng dich doch mal an, paddel mal richtig mit den Beinen, dann wird das auch was. Wenn ich ins Wasser gefallen bin und nicht schwimmen kann, brauche ich keinen Lehrer. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen, der ins Wasser springt und mich rauszieht. Das ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Retter. Und ja, Jesus ist auch ein Lehrer, von dem ich etwas lernen kann, aber er ist vor allem der Retter, der im Bild gesprochen ins Wasser springt und dich rauszieht. Und wie das konkret aussieht, dieses ins Wasser springen und uns rausziehen, das steht auch gleich nach dieser Geschichte in Matthäus 16. Auch noch in Matthäus 16, die Geschichte geht im Grunde gleich weiter und sie geht auf eine, finde ich, atemberaubende Weise weiter, weil die Geschichte sich auf einmal dreht. Denn kurz nach diesem Gespräch mit Simon Petrus, wo Petrus zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass Jesus der Christus ist und wo Jesus ihm sagt, hey, und hier Felsen, auf dem ich meine Kirche baue und so weiter. Kurz danach wechselt Jesus das Thema oder scheinbar wechselt er das Thema. Er sagt nämlich dann Folgendes. Ich lese aus der Bibel. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Also auf einmal fängt Jesus an, von seinem Tod zu sprechen. Und wenn man am anguckt, im Matthäus-Evangelium, vorher war gar nicht klar den meisten Menschen, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Wundertäter, Prophet. Jetzt ist klar, er ist der Christus. Petrus hat es erkannt. Und genau in dem Moment fängt Jesus an, über sein Sterben zu sprechen. Das war vorher nicht das bestimmte Thema. Aber jetzt wird es zum bestimmten Thema. Warum? Weil Jesus zeigen will, das ist die Art und Weise, wie ich der Christus bin. Indem ich ans Kreuz gehe, um die Menschheit zu retten. Indem ich, im Bild gesprochen, am Kreuz ins Wasser springe, um die Menschen rauszuziehen. Und dann passiert etwas total Spannendes im Matthäus-Evangelium. Petrus hält das nicht aus. Denn er hatte eben noch ein so starkes und prächtiges und mächtiges Bild, ein kraftvolles Bild von Jesus als Messias und Christus. Und jetzt redet Jesus auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht kraftvoll und mächtig und stark ist, sondern er redet von seinem Leiden, von seinem Tod. Und das hält Simon Petrus nicht aus. Und deswegen, man glaubt es erst gar nicht, nimmt Simon Petrus Jesus beiseite und fängt an, mit Jesus zu schimpfen. Ich meine, den Mut muss man erstmal haben, Jesus auszuschimpfen. Aber Simon Petrus macht das und sagt, Jesus, lass mal. Hör mal auf, so zu reden, mal von deinem Tod. Darüber wollen wir lieber gar nicht sprechen. Du bist doch ein starker Messias. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das muss doch nicht sein, dass du an Kreuz gehst und stirbst. Und in dem Moment wird Jesus sehr scharf mit Simon Petrus. Er wird sehr scharf zu diesem Simon Petrus, den er eben noch in höchsten Tönen gelobt hat. Und er sagt zu ihm, geh weg von mir, Satan. Warum sagt Jesus das? Warum ist er so scharf mit Petrus? Petrus versteht es erst später, aber dann versteht er es. Denn Jesus muss ans Kreuz gehen, eben weil er der Retter ist. Denn indem Jesus ans Kreuz geht, wird er uns zum Retter. Denn an dem Kreuz nimmt er alle Sünde der Welt auf sich. Er nimmt all das auf sich, was mich und dich von Gott trennt. Er nimmt all das auf sich, was du in deinem Leben verbockt hast, wo du die Dinge an die Wand gefahren hast. Er nimmt all das auf sich, wo du Worte ausgesprochen hast, die du gerne zurücknehmen würdest, aber du kannst es nicht. Jesus nimmt die Abgründe deines Herzens auf sich, in denen du ertrinkst. Er hat all das dir abgenommen und ans Kreuz getragen. So hat Jesus dich gerettet. Das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus dich, im Bild gesprochen, aus dem Wasser gezogen hat. Ich finde das total interessant, dass, ich meine, wir haben in unserer Kirche ein Kruzifix, also ein Kreuz vorne mit einem Jesus dran. Und ich kenne viele Christen, die mögen das nicht, so ein Kreuz mit einem Jesus dran. Und dafür gibt es verschiedene Gründe, manchmal sind es auch ästhetische Gründe. Aber manchmal ist es auch der Grund, dass man es nicht aushält, einen Messias zu haben, der an einem Kreuz für einen stirbt. Und das ist kein guter Grund, kein Kruzifix zu haben. Denn an einem Kreuz sehen wir, was für ein Heiland wir haben. Einen, der am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Vielleicht glaubst du das schon sehr lange. Wenn du das glaubst und sagst, ja, das ist im Grunde mein Glaube, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der für mich ans Kreuz gegangen ist. Wenn du das von dir sagen kannst, dann ist das ist ein guter Grund, einmal innezuhalten und Danke zu sagen. Und zu sagen, Gott, Heiliger Geist, ich möchte dir danken dafür, dass ich das glauben kann. Und jedes Jahr an Pfingsten wieder zu pausieren und möglichst häufiger als an Pfingsten Pause zu machen und zu sagen, Heiliger Geist, bevor ich dich etwas bitte, möchte ich dir erst einmal danken, dass ich an Jesus glauben kann, denn das kann ich aus eigener Vernunft und Kraft nicht. Vielleicht merkst du aber auch in dir so eine Sehnsucht, dass du denkst, ich glaube das irgendwie, aber irgendwie nicht und ich merke, aber ich würde das so gern glauben, weil ich das merke, dass ich das eigentlich bräuchte, dass jemand zu mir ins Wasser springt und mich rauszieht. Wenn das so ist, du diese Sehnsucht in dir spürst, dann ist vielleicht auch jetzt ein Moment, einmal innezuhalten und ein kurzes Gebet zu sprechen und zu sagen, Heiliger Geist, ich merke, ich kann das aus eigener Kraft nicht glauben, dass Jesus mein Christus ist, mein Retter. Heiliger Geist, ich bitte dich, schenk mir diesen Glauben. Und dann würde ich versuchen, Schritte zu gehen. Dann würde ich nicht nur auf YouTube bleiben, mir Predigten digital anhören. Ich würde gucken, wo ist bei mir in der Nähe eine Gemeinde, wo ich hingehen kann, wo ich mehr hören kann von diesem Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Weil überall da, wo Menschen reden von diesem Christus, da wirkt der Heilige Geist weiter. Und da schenkt er uns das, worum wir bitten. Nämlich, dass wir das glauben können und sagen können, selbst von ganzem Herzen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen.